Nerdnet soll auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktion ist für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnet.blogspot.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Kassette umdrehen. Kassette umdrehen. Kassette umdrehen. Kassette umdrehen. Kassette umdrehen. So, ich mache jetzt noch Chips in die Tüte. Das ist jetzt nur eine Tüte, eine Schüssel für Chips und eine Tüte für Flips. Ja. Du bist ja getrennt. Du bist der Einzige, der Flips isst, ne? Ja. Magst du Flips auch? Ich möchte auch Chips. Ich mag Flips nicht so gerne. Ich hasse Flips. Ich möchte auch Chips. Du möchtest Chips? Ja. Ich hab dich doch eben noch im Laden gefragt. Ja, aber ich dachte zwei Tüten Chips. Ich dachte, er mag Flips. Flips mag niemand. Nee, ich mag diese die ekelhaften Erdnusswürmer. Ich mag die nicht so gerne. Ich esse die höchstens mal, wenn ich verzweifelt bin. So, wenn ich wirklich was... So verzweifelt kann ich gar nicht sein, dass ich... Das ist Flips. Dass ich fliege. Beides gleichzeitig. Hänke. Das, ja, das ist wirklich... Das ist die absolute Härte. Die absolute Härte, genau. Ich weiß, wie Flips schmecken. Ich weiß, wie fliege. Nein! Ach, ich dachte, der ist ja nicht Flips. Der ist die Flips doch, sowieso alleine. Der ist ja keine Flips. Boing. Heute habe ich ist die Heizung an. Ihr könnt froh sein. Heute habe ich es einfach. Und eben auch, was war das noch? Eine Packung Käse in den Einkaufswagen? Also heute habe ich es mal. Echt? Ich schmeiß da eben einfach eine Packung Käse in den Einkaufswagen. Und noch so unter der Beine durch. Unten, da wo eigentlich die Kiste Bier reinkommt. Unsere Prioritäten setzen. Das war einfach auch nur Glück. Genau wie das da eben. Da glaubt ja kein Mensch, da hat keiner gesehen. Eigentlich sollte man davon kein Foto machen. Eigentlich hätte ich heute noch beinahe die Klingelhüte wieder mitgebracht. Oh nein! Die Klingelhüte. Du kennst die Klingelhüte nicht, ne? Die hängt auch bei mir in der Wohnung inzwischen. Oh. Diese Rentierhörner. Oh. Die Klingelhüte. Ich habe sie Gott sei Dank zu Hause vergessen. Super. Super. Die haben unsere Hörer letztes Mal total genervt. Die können essen. Die Leute hassen es, wenn man im Podcast ist. Wenn man laut schmatzt. Wir sind Hitmiss Germany, Nein, das war glaube ich Stefan von Nirvana, der dann in der Wichtelfolge da plötzlich angefangen hat, die Mandarine zu schälen. Großartig. Wir sollten anfangen aufzunehmen. Wollen wir anfangen? Ja. Ja. Nerd, dem Discordianischen Weihnachtspodcast. Yay, Weihnachten! Im November? Ja, das wissen die anderen aber nicht, die das hören. Ich das weiß, jetzt aber noch ich November. Gesagt haben. Wir haben uns letztes Jahr unseren Podcast tatsächlich auch ungefähr dem Wochenende vor Dezember aufgenommen. Ich glaube, am 30. November letztes Jahr. Die Sendung wird zwar an Heiligabend veröffentlicht, aber Geheimtipp, heute ist nicht Heiligabend. Nein. Trotzdem sind wir total in Weihnachtsstimmung. Yay, draußen ist Herbst. Und bitterkalt. Das geht eigentlich. Kalt geht eigentlich. Das ist ein feuchter Herbst. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um Max und Tobi zu verheiraten. Das habt ihr nicht erwartet. Nein, ich will jetzt hier auch schnell wieder weg. Ja, tschüss, dann machen Max, machen Tobi und ich den Podcast. Ey, ungelogen, heute Morgen lief Heiran auf dem ersten Blick, das ist eine neue Serie bei Vox. Blood Wedding, genau, ja, hab ich schon gehört. Und dann haben die Leute haben sich vorher nie, nie gesehen und müssen dann heiraten. Genau, und genau so. So. Und ich dachte mir so, wer macht denn so einen Scheiß? Jetzt weiß ich's. Ja, ihr beiden. Richtig. Bloß ist hier nicht Sat.1 oder Nerd. Eins. ja, wir machen heute mal wieder einen Weihnachtspodcast. Und wie das jedes Jahr Weihnachten ist, gucken wir, also jedes Jahr, also letztes Jahr war es Weihnachten auch schon so. letztes Jahr haben wir einen Film geguckt, oder zwei Filme geguckt, und das machen wir heute wieder. Heute machen wir einen ganzen Marathon, nämlich grob gesagt zum Thema Dr. Seuss. Der große Fernseher ist hier schon eingedeckt mit zahlreichen Dr. Seuss-Gedöns. Wir sehen hier den Grinch und wir sehen auch Horton. Das sind auch unsere beiden großen Themengebiete heute, nämlich die beiden Filme How the Grinch Stole Christmas und Horton Hears a Who. Und zwar jeweils in der Originalversion, im Original-Cartoon von Chuck Jones. Das ist auch derjenige, der damals die Bugs Bunny-Cartoons gemacht hat, zumindest zum Großteil. Und hinterher noch die jeweiligen Neuverfilmungen. Der eine mit Jim Carrey und der andere, ich glaube, auch mit Jim Carrey. Also zweimal Jim Carrey. In Deutsch gesprochen ist Horton, glaube ich, von Christoph Maria Herbst. Ja. Na? Gut. Max, du hattest was Grundsätzliches rausgesucht zu Dr. Seuss. Ist das richtig? Ja, also Dr. Seuss ist halt bekannt als der meistgelesene englischsprachige Kinderbuchautor, hat quasi sein ganzes Leben in Springfield, Massachusetts. Ja, das ist schwer. Ja, das ist schwierig auszusprechen, verbracht. 1957 hat er angefangen mit seiner seinen Beginners Books mit Cat in the Hat und halt durch diese Serie wurde er schnell extrem extrem populär halt, weil er diese lustigen Illustrationen hatte und immer trotz der Einschränkungen, die man als Kinderbuchautor hat, sehr lustig geschrieben hat. Und es gibt ja auch zu Cat in the Hat eine Verfilmung mit, ich glaube, Mike Myers, die ganz gruselig ist. Ja, das ein ist... Ein Kater macht Theater, heißt der im Deutschen. Ja, das ist furchtbar. Super Überleitung, weil als der Film dann 2003 erschien, hat die Witwe von Dr. Seuss, Audrey Geisel, beschlossen, dass künftig jede Adaption von den Dr. Seuss-Werken animiert sein muss. Ja. So wie es sich auch gehört. Und das sieht man dann, also wir werden gleich auch definitiv den Qualitätssprung feststellen zwischen dem Grinch und Horton, da liegen Welten dazwischen. Also nicht nur in der Darstellung, sondern tatsächlich auch in der ganzen Herangehensweise, aber da kommen wir dann entsprechend gleich nochmal zu. Möchtest du noch was addieren, lieber Max? Tatsächlich spricht man Dr. Seuss gar nicht Dr. Seuss richtig aus, sondern es heißt eigentlich Seuss wie in Voice. Okay. Ja, aber später hat er akzeptiert, dass alle ihn nur noch Seuss nennen. Ja, ich würde mich jetzt heute auch nicht mehr am ungewöhnlich, ich sage jetzt seit 20 Jahren Dr. Seuss. keine Ahnung. Ich habe es mal irgendwo aufgeschnappt und seitdem sage ich da so. Oder wollen wir uns auf Dr. Seuss einigen? Nee, nennen wir ihn besser weiter Dr. Seuss. Hast du rausgefunden, woher er ursprünglich stammt? Hat er, Seuss war ein Künstlername, oder? Der heißt mit bürgerlichen Namen Theodor Seuss Geisel. Okay. Und soweit ich weiß, lebt er, ist er geboren in den USA, hat dann später in England studiert und ist dann halt in den USA später wieder, hat er angefangen, halt seine Bücher zu schreiben. Aber das ist nicht irgendwie, weil so Geisel, da könnte man jetzt vielleicht jüdische Vorfahren oder sowas. Nee, darüber. Nicht wirklich. Haben wir nichts rausgefunden. Ja. Gut, wenn mich nicht alles täuscht, ist auf dieser DVD aber irgendwie noch ein Making-of drauf. Das können wir uns im Zweifel zwar nochmal anschauen. Dann würde ich sagen, du möchtest was sagen? Mir ist was eingefallen. Ich glaube, er hatte deutsche Vorfahren. Okay. Ansonsten. Robert und Carmen Geisel. Ah! Robert! Horten! Wo ist Weihnachten schon wieder? Ich habe mir den geklaut. Wir schmeißen dich jetzt aus dem Comicroom Hamburg raus. Raus. Entschuldigung, ja, wir sind nämlich gerade auch im Comicroom Haunhorst. Wir sind nämlich heute ausnahmsweise mal bei mir. Richtig. Und nehmen diesmal nicht bei Steffen auf. Im Comicroom Rheine oder im Nerdroom Rheine, sondern. Antiquatschriat. Antiquatschriat. Moment, ich gehe mal eben in meine Bibliothek. Tobi, hast du jemals was von Dr. Seuss vorher gehört? Ja, der Name sagt mir was, aber ich wusste gerade nicht, woher. Ich meine, ich kann jetzt. Den Grinch kenne ich und Horton hört ein Hu kenne ich, aber auch, ich glaube, beide nur die Neuverfilmung, ja. Also die Realverfilmung und ich glaube, ich habe aber auch Who the Grinch Stole Christmas, habe ich glaube, ich habe auch schon gesehen. Gut, wir haben zusammen doch mal den Lorax geguckt. Erinnerst du dich an den Lorax? Ja. Das war auch Dr. Seuss. Oh. Ja. Genau, den haben wir auch. Ich bin Dr. Seuss mit irgendwas Gruseligem. Irgendwas gruseliges Gesicht, so ein Zeichen. Ja, irgendwas leuchtet direkt auf, aber ich weiß nicht, was das ist. Es ist, also Dr. Seuss sind, das wirst du gleich feststellen, auch in den beiden Filmen, das sind Geschichten, die haben eine gewisse Stimmung. Ja, so also es gibt ja genau, die Geschichten von Dr. Seuss sind einfach jetzt nicht so diese Feel-Good Trickfilme, wie man so heute vielleicht so von Mickey Mouse oder sowas noch so im Hinterkopf hat, sondern die waren echt, also die ging schon einen Schritt weiter, die waren sehr surreal, teilweise sehr gruselig. Du siehst hier das Gesicht vom Grinch da in diesem Titelbild, das ist schon eigentlich maßgeblich für das, was auch die Figuren von Dr. Seuss hatten. Ein bisschen stärker wird man das später dann in der Neuverfilmung von Horton sehen. So die Hus, die kleinen... Oh ja, kleinen, da vorne auch ein Gruseliger bei. Ja, da gibt es etliche Böse, aber die Hus selber, die sind dann eben auch tatsächlich, die haben so dieses typische Gesicht. Da reden wir dann aber gleich auch entsprechend drüber. Bis gleich. Sofort sehen wir uns wieder. Don't ask why, no one quite knows the reason. They'll stand hand in hand, and those who's will start singing. Welcome, welcome, Bahurabus, Christmas Day is in our grasp. I must find some way to keep Christmas from coming. You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. I must stop Christmas from coming. But how? The Grinch got a wonderful, awful idea. Max, wir haben gerade den ersten Grinch-Film geguckt. Genau, der Zeichentrickproduktion. Von Chuck Jones. Chuck Jones, genau. Ja. War noch... Nicht Basil Carlo, das ist Clayface, sondern Boris Karloff. Genau, Boris Karloff war in dem, im Original mit dabei als ja. Stimme vom Grinch. Hast du dir aufgeschrieben, wer das Lied gesungen hat? Den Namen vom Sänger des Liedes? Das war Tony the Tiger. Die schmecken den Tiger in dir und dir. Also der aber im Original halt. Der hat das Lied gesungen. You're a mean one, Mr. Grinch. Ja, Klassiker. Das blenden wir jetzt mal ein. You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus. You're as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with a greasy black peel. monster, Mr. Grinch. Your heart's an empty hole. Your brain is full of spiders. You've got garlic in your soul, Mr. Grinch. I wouldn't touch you with a 39 and a half foot pole. You're a vile one, Mr. Grinch. You have termites in your smile. You have all the tender sweetness of the seasick crocodile, Mr. Grinch. Given the choice between the two of you, I take the seasick crocodile. Jetzt ist es eingeblendet worden. Ja, schönes Lied war es. Ja, fand ich auch. Wundervoll. War ein kleiner Einblick zurück in meine Kindheit. 1991? Zwei und Zwickigchen. 1902 und Zwickigchen. 1966. Als die Königin von England uns die Nummer 20 geklaut hat. Jetzt immer reden, bitte. Mach doch. Ja, auf jeden Fall. In dem Cartoon geht es zum einen um die Hus aus Whoville. Das ist so ein Volk von kleinen, komischen, fälligen Kreaturen, die sich jedes Jahr ganz ausgiebig auf das Weihnachtsfest vorbereiten und dann einen riesen Tamtam veranstalten. Und dann gibt es noch den Grinch. Der Grinch ist so eine grummelige, bisschen bösartige Kreatur, die in den Bergen um dieses Dorf Whoville lebt. Ja, wir haben gerade schon Vergleiche gezogen. Der Hu wäre eher Tobi und der Grinch wäre dann ich. Weil Tobi arbeitet gerade wieder an seinem Projekt. Das ist jetzt eine Zeit. Und ich wäre der Hund vom Grinch. Max. Heißt genau, du wärst dann der Max, genau. Wer ist denn dann der Hausarzt von denen? Dr. Hu? Ja. Du hast ihn nur forciert. Ich wollte es nur aussprechen. Dankeschön. Ja, ja. Ja, Moment. 1966 kam der Film. Dr. Hu ist 64 gestartet. Da kann was nicht stimmen. So, bitte weiter. Auf jeden Fall. Und dieser Grinch hasst halt das Weihnachtsfest, kann den ganzen Gesang nicht abhaben. Deshalb beschließt er eines Weihnachten in die Häuser der Hus einzubrechen und als Weihnachtsmann verkleidet einfach die komplett auszuräumen. Ja, und gesagt, getan. Der Grinch bricht nachts bei denen ein, schleppt alles auf einen riesen Schlitten und will sich dann damit davon machen, aber merkt halt am nächsten Morgen, dass die Hus, obwohl ihnen diese ganzen materiellen Güter gestohlen wurden, immer noch das Weihnachtsfest feiern und dadurch wird er halt geläutert und bringt ihnen die Sachen zurück und wird dann mit in diese Gemeinde aufgenommen. Was ist der Grinch oder wer ist der Grinch? Wie steht der Grinch im Verhältnis zu den Hus? Weil das ist eine Sache, die ist mir jetzt in all den Jahren nicht wirklich klar geworden. Er wohnt in einer Höhle in der Nähe von Whoville, sieht den jetzt auch nicht unbedingt unähnlich, ist auch so ein bisschen fällig, hat auch die Nase so hochgezogen. Mhm. Wer ist der Grinch deiner Meinung nach? Also, ich habe mir gar nicht jetzt so viele Gedanken über den Grinch gemacht. Der existiert halt einfach. Der ist halt Teil dieser Kindergeschichte und wirklich eine Hintergrundgeschichte bekommt man ja auch nicht. Am Anfang wird ja auch gar nicht richtig erklärt, wieso er jetzt Weihnachten so sehr hasst. Und es wird einfach gesagt, dass sein Herz zu klein ist oder dass ihm die Schuhe drücken. Tobi? Ich glaube, er ist eigentlich war damals ein Bürger von Whoville. Und dadurch, dass das Weihnachtsfest halt dort so gefeiert wurde. Und er sagt ja auch, was ihn daran stört. Und vielleicht, er wollte es einfach gar nicht so mitmachen, das Ganze, diesen ganzen Weihnachtskram. Es war nicht zu ihm. Deswegen hat er sich von dem Dorf abgeschottet. Und hat sich dann auch irgendwie so davon distanziert. Ja, das kann auch schon sein. Dass er sich dadurch in den Bergen verkrochen hat. Mhm. So ein bisschen so ein Einsiedler. Ja. Grinch heißt ja auch einfach so der Miesepeter oder so. Genau, der Griesgram. Ja. Ja, für mich ist der Grinch eigentlich nur so eine ja halt die Leute, die Weihnachten nicht leiden können. So fast schon Scrooge in der Weihnachtsgeschichte du weißt auch, wen ich meine. Ja. Von dem auf jeden Fall. Von dem mit den drei Geistern. Ja, wie hieß nochmal der Autor? Oh Mann! Von der auch Charles Oliver Dickens. Twist gemacht Charles hat. Charles Dickens! Ja. Da, guck mal, Tobi weiß es. Mit Dickens kennt er sich aus. Bist ja auch einer. Hey! Da kommt das. Der Film kommt von 1966, hast du gesagt? Ja. Der ist wahnsinnig schlecht gealtert, oder? Ich finde, es geht. Also die DVD, wir haben jetzt auf DVD haben wir den Film geguckt. Auf Tobis riesigem 1 Million Zoll Fernseher. Also der Grinch war ganz zu Anfang farblich eher gelb als grün. Ist dann über die Zeit eher so popelgrün geworden. Also wirklich, wirklich klar waren die Farben da auch nicht mehr drauf. Man hat es irgendwie auch nicht für nötig gehalten, den Film nochmal digital neu zu mastern, was ich ein bisschen schade finde. Wir können uns, wenn wir hiermit fertig sind, können wir uns nochmal ein bisschen das Bonusmaterial darauf angucken. Das ist noch ziemlich üppig. Da wird nochmal drauf eingegangen, eben auf das Lied You're a Mean One, Mr. Grinch. Das ist ganz interessant. Da rät dann auch der Sänger nochmal darüber. Das ist nämlich tatsächlich die Stimme von Tony, dem Tiger, aus der Cornflakes-Werbung. You two wanna take a horsey ride? Uh-oh, Tony. Sure, but first we'll start with a complete breakfast, including my vitamin pack Frosted Flakes. They bring out the tiger in you. We'll see how good you are. Frosted Flakes good? They're great! You'll show them you're a tiger. Show them what you can do. Go, tiger! The taste of Tony's Frosted Flakes. Can they ride? Brings out the tiger in you. And you. Aus Amerika halt. Ne? Dieses, Tiger Frost. Tiger, was? Tiger Frost heißt nein, genau. Heißt nicht, da heißt Tony Tiger, keine nein, Ahnung. Nein, die Kelloggs heißen Tiger Frost. Die sind früher mal Kelloggs Frosties. Ja, danach hieß die Tiger Frost. Heißen die aktuell Tiger Frost? Ich glaub schon. Heißen die nicht mehr Frosties? Dann wohl. Mit dem Tiger vorne drauf. Ja. Ich weiß nicht, die heißen immer noch Frosties. Was ist dein Einsatz? Vielleicht heißen sie auch Tiger Crunch. Tiger Crunch ist die vom Lidl, die du mir noch nicht alle aufgegessen hast. Nein? War das die du aus der Tüte gegessen hast oder die, war das die davor? Davor. Davor, Tiger Crunch. Die davor sah aus wie Katzenfutter. Ja, aber Tiger Crunch sah wirklich aus wie Katzenfutter. Ja, vielleicht war es auch Katzenfutter. Vielleicht habe ich dir einfach nur Katzenfutter mit Zucker untergejubelt. Vielleicht bin ich auch nur Manuel Neuer. Weiß ich. Möchte noch jemand was über den Film sagen? Hat so ungefähr die gleiche Dynamik eben wie auch die Bugs Bunny Cartoons von Chuck Jones, was ich ganz schön finde. Der hat eben zu der gleichen Zeit schon auch Bugs Bunny gemacht. So auch die ganze Dynamik wie Max, also der Hund dann eben, der ist sehr anthropomorph, also sehr menschlich. Also auch mit menschlicher Gestik, menschlicher Mimik. Das fand ich ganz nett. Sonst noch jemand eine Meinung? Also mir hat der Film eigentlich ziemlich gut gefallen, obwohl er sehr kurz war. Sehr kurzweilig vor allem. Also er war jetzt vor allem sehr kurzweilig. Tobi, als einziger Tobi bei uns hier in der Runde. Möchtest du noch was sagen? Ich als einziger Tobi in einer sonst Tobi-freien Runde. Richtig. Halte den Film für gut. Ich finde, das ist eine Geschichte, die man immer wieder gucken kann. Mhm. Die ich mit meinen Kindern später gucken könnte. Die haben Kinder. Wir gucken jetzt den nächsten Film. Wir machen weiter mit Horten hört einen Hut. Wie ist jemand auf den Flips gedreht? Ehrlich. We'll be right back. On the 15th of May, in the jungle of Newell, in the heat of the day, in the cool of the pool, he was splashing, enjoying the jungle's great joys, when Horton the elephant heard a small noise. Then he heard it again, just a very faint yelp, as if some tiny person were calling for help. He looked and he looked. He could see nothing there but a small speck of dust drifting down through the air. Was haben wir gerade geguckt? Horton hört einen Huhn. Sehr gut. Wie fandest du denn? Nein, möchtest du mal die Story zusammenfassen? Ja, es geht halt um einen Elefanten, der heißt Horton. Und der findet ein Staubkorn, auf dem leben die Huhs. Und ja, die Mitmenschen in Hortons Umwelt. Die Tiere. Die Tiere in Hortons Umwelt wollen halt, glauben halt dem Horton nicht und denken, der wäre irgendwie. Verrückt. Verrückt, geistig gestört, da war ich gerade. Und wollen halt dieses Staubkorn in Kokosnussfett verbrennen. Ja. Und da müssen die Horton halt zusammen anpacken. Die ganzen, müssen halt die ganzen Huhs zusammen anpacken, um. Was machst du da? Ich rede doch weiter. Jetzt leg mich aber ab. Doch. Mach doch einfach. Ja, okay. Alle Huhs müssen zusammen anpacken. Und müssen so viel Geräusch machen wie möglich, dass die anderen Tiere in Hortons Umwelt die Huhs hören können. Und am Ende schafft es halt das kleinste Baby. Und das zeigt halt, dass wenn alle zusammen anpacken, können Leben gerettet werden. Huhs gerettet werden. Max, möchtest du noch was sagen? Hast du noch, irgendwelche Rahmendaten, die man jetzt sagen könnte über den Film? Produktionsjahr? Ja, du bist ja unser Bibliothekar hier. Der Film ist 1970 rausgekommen. Auch wieder von Chuck Jones. Genau. Regie geführt hat auch noch Ben Whasham. Wer ist das? Keine Ahnung. Weil da wählst du den Namen dann. Mensch. Ja, sonst viele interessante Rahmendaten gibt es auch nicht. Irgendwie irgendwelche bekannten Sprecher. Ich habe mir nur noch aufgeschrieben, dass Chuck Jones auch noch gesprochen hat im englischen Original. Der hat einige der Who's gesprochen. Ja. Das kleine Känguru. Das kleine Känguru war er. Ja. Dass man nur Me Too gesagt hat. Genau. Seht ihr irgendwelche Parallelen zum ersten Film, also zum originalen Grinch? Ja, in beiden gibt es die Huhs. Abgesehen davon, da kommen wir da gleich nochmal drauf zu sprechen. Eine Kreatur taucht doch auf, die sieht ziemlich genauso aus wie der Grinch. Die Affen. Ja, es sind Affen. Also was du wahrscheinlich meinst, sind die Affen. Nee, ich meine den grünen Huh da in der Stadt. Der sieht aus wie der Grinch, der weniger dämonisch ist. Möglich. Weniger bösartig aussieht. Was ich eigentlich viel eher meinte, war so die grundsätzliche Thematik des Filmes. Im ersten Teil geht es ja auch darum, da ist eine etablierte Welt, nämlich Whoville, und die gibt die Regeln vor. Es wird Weihnachten gefeiert und der Grinch möchte aber gar nicht, dass Weihnachten gefeiert wird. Also fängt er an, so ein bisschen daran herum zu manipulieren, indem er den Hus das Weihnachten wegnimmt. Jetzt hast du in diesem Dschungel von Nu oder Nü, je nachdem wie man ihn nennt, hast du da auch eine etablierte Gesellschaft, die von diesem Känguru, von dieser Frau Känguru angeführt wird. Und plötzlich kommt jemand und ändert was in dieser Gesellschaft, indem er was behauptet, was nicht sein kann. Und dadurch entsteht auch wieder Unordnung in dieser Gesellschaft. Und viele dieser Geschichten von Dr. Seuss haben genau das zum Thema gehabt. Auch A Cat in the Hat, oder The Cat in the Hat, wo eben die beiden Kinder waren, die ganz streng erzogen wurden. Und dann kam, wie gesagt, irgendwann diese Katze da rein und hat den Kindern erstmal beigebracht, wie man richtig spielt und wild ist und auch Grenzen einreißt und bestehende Systeme vielleicht sogar auflöst damit. Das Gleiche ging sieht man im Lorax, den haben wir beide gemeinsam gesehen, ja. Wo auch eine Gesellschaft eben ist, die in ganz bestimmten Maßen eben funktioniert und durch diesen Lorax, der Lorax ist ja im weitesten Sinne auch ein Trickster, ne? Durch diesen Trickster wird dieses bestehende Gesellschaftssystem eben so ein bisschen aus den Angeln gehoben. Und das siehst du tatsächlich auch wieder in diesem Film. Ne? Und das ist so die Parallele, die ich so auch zum Grinch oder zu den anderen Werken von Dr. Seuss dann sehe. Max, überlegt. Ja, ich bin da mal überlegen. Grinch ist es ja so, da ist eine Person, die ist so ein bisschen der Außenseiter und die wird später wieder in die Gesellschaft integriert. Mhm. Und im anderen Film ist es eher so, dass es eine Person gibt, die ist die Außenseiter, aber dann kommen die anderen Leute auf ihn zu. Ja, aber das ist in beiden Filmen werden irgendwem die Augen geöffnet. Mhm. Ob es jetzt der Gesellschaft ist oder eine Einzelperson, ist dann ja im Zweifelsfall egal. Aber es gibt immer irgendjemanden, der gegen das bestehende System rebelliert. Mit unterschiedlichen Ausgängen natürlich, ne? Interessant. Das ist so das Motiv, was ich auch in diesen ganzen Dr. Seuss-Filmen und Büchern tatsächlich irgendwie sehe. Was ich noch interessant fand, war der Wissenschaftler da, den Dr. Whovian. Dr. Whovian, den mit dem Horton dann so redet, dem erst alle nicht glauben, wo auch alle erst denken, der ist ein bisschen ballerballer. Und nachher merken die ja so seine Theorien, die stimmen ja. Du hast also die beiden Figuren, Horton und Dr. Whovian, die auf beiden Seiten so ein bisschen gespiegelt. Ne? Beide werden ja in ihrer jeweiligen Gesellschaft für irre gehalten. Mhm. Und nicht die Meinung der beiden oder die Ansichten der beiden werden ja jeweils nicht geteilt. So, möchtest du noch was sagen, Tobi? Wie fandst du den Film? Ich fand den Film gut. Er war schön animiert. Aber möchtest du was sagen? Ich fand den Film gut. Er war schön animiert. Es ist weniger witzig, als du glaubst. Solange ich es lustig finde, geht das. Okay. Ich fand den Film nicht so gut. Okay. Warum nichts? Also ich war froh, dass ich mich umziehen gucken durfte. Ich fand den Film auch tatsächlich irgendwie nicht so super wie den Grinch. Mhm. Ich auch. Vielleicht ist er ein bisschen weniger zeitlos. Ich finde den Film tatsächlich selber auch nicht so toll. Das Pacing stimmt nicht. Also es hat mehrere Klimaxe und es wird überhaupt nicht vernünftig aufgelöst. Es sind ein paar ganz nette Ideen drin, auch in der Geschichte selber. Die Figuren sind teilweise nur so ganz sprunghaft zu sehen, die werden nicht vernünftig benutzt. Es ist insgesamt für die kurze Zeit in ungefähr 15 Minuten, ne, genauso wie der Grinch, einfach viel zu viele Figuren. Und es ist viel zu viel gesungen, es ist zu viel Bewegung drin. Also es geht immer weiter nach vorne. Wir werden nachher, wenn wir soweit sind, in der Neuverfilmung sehen, wie man das tatsächlich besser lösen kann. Weil meiner Meinung nach löst die Neuverfilmung dieses Problem mit den zahlreichen Figuren sehr, sehr gut. Erweitert den Cast sogar noch um etliche geniale Charaktere. Wir werden nachher Katie kennenlernen. Katie ist das große Highlight der Neuverfilmung. Okay. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Sei gespannt auf den. Du kennst den Neuverfilmung noch gar nicht? Nee, ich habe wohl schon mal ein paar Bilder gesehen. Vielleicht auch irgendwann in grauer Vorzeit auch mal einen Trailer. Mhm. Aber gesehen habe ich den wirklich noch nicht. Gut, dann freue dich da drauf. Worauf wir uns jetzt nicht so wirklich freuen, aber wir müssen es ja durchziehen, weil es gehört zum Programm, ist die Neuverfilmung vom Grinch. Mir geht's genau andersrum tatsächlich. Ehrlich, freust du dich tatsächlich? Ich freue mich auf den Grinch, aber ich habe überhaupt keine Lust auf die Neuverfilmung von Horton. Aber du kennst beide ja schon so ein bisschen, ne? Also den Grinch kennst du so ein bisschen und den Horton kennst du ziemlich gut. Ja. Hattest du gesagt, ne? Gut. Müssen wir aber trotzdem auch durch. Tut mir leid, das Nerd ist manchmal auch anstrengend. Weil es auch nicht nur für die Hörer ist. So, jedenfalls geht es jetzt weiter für uns mit unserem Kino. Wollen wir jetzt Esspizza bestellen oder danach? Ich habe jetzt gar keinen Hunger gerade. Du hast gerade gar keinen Hunger. Dauert ja aber auch eine Viertelstunde, bis sie kommt, ne? Auch eine halbe. Auch nur eine halbe. Auch bis dahin habe ich immer noch keinen Hunger. Stimmt. Ja. Dann gucken wir vielleicht erst den Grinch, besprechen dann den Grinch und bestellen dann die Pizza. Ist das eine Idee? Ja. Gut. Okay. Dann sehen wir uns gleich nach dem Grinch wieder. Oder hören wir uns wieder. Willst du auch Tschüss sagen? Ich sag jetzt nicht Tschüss. Wir sehen uns. Santa Claus, what are you doing with our tree? Why, my sweet dog. I can't believe I'm actually looking at Santa Claus. Yeah, well, that's me. I'm Santa. I'm certainly not the Grinch, if that's what you're thinking. Jim Carrey is... The Grinch. Wir haben gerade die Maske geguckt. Oder die Maske 2. Oder den Paten Tim Riddler aus Batman. Ich weiß es nicht. Was war das da gerade? Das war der Grinch mit Jim Carrey. Von 2000. Jim Scary. Das war ja, das trifft es sehr gut. Ja. Ich dachte, als wir den Film geguckt haben, ich sei der Einzige, der den Film nicht kennt. Ich habe dann festgestellt, und wir haben dann festgestellt, dass wir ihn alle vorher noch nicht gesehen hatten. Nicht nur zum Teil. Nur zum Teil. Ja, da mal Ausschnitte. Also ich kannte ihn gar nicht. Ich habe wohl mitbekommen, dass er damals ins Kino gekommen ist. Aber mehr hatte ich auch nicht mitgekriegt. Ja, müssen wir die Handlung nochmal zusammenfassen, weil sie ist fast identisch mit dem ersten Teil. Aber mit dem Original besser gesagt. Ja, bloß das kleine Mädchen hat jetzt einen größeren Part. Ja, also Cindy Lugu. Ich würde, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so diese vielen kleinen Ideen, die in dem originalen Kurzanimationsfilm drinne sind, die finden sich alle irgendwie auch in dieser Verfilmung wieder. Das finde ich sehr gut. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also so, wenn man das Original kennt, dann wird man das auch so ein bisschen in dem Film wiederfinden. Auch das Lied You're a Mean One, Mr. Grinch ist da irgendwie auch dann verbaut. Der Grinch singt es dann in dem Fall selber. Was ich ein bisschen komisch finde. Im Original ist der Film erzählt, dieses Mal nicht von Boris Karloff, weil der ist ein bisschen tot, sondern von Anthony Hopkins. Das findet sich im Deutschen dann überhaupt nicht mehr wieder. Natürlich, der Film fängt an, indem er auf eine Schneeflocke hineinblendet. Und Whoville ist in dem Fall in einer Schneeflocke. Und damit nimmt der Film Bezug auf Horton hört ein Hu, wo Whoville ja in einem Staubkorn ist. So, ob da jetzt Ron Howard, also der Regisseur und alles mögliche, was er gemacht hat da, und der Produzent, glaube ich, auch mit, ob der da nochmal so einen Bezug setzen wollte auf Horton, weiß ich nicht. Aber hatte, glaube ich, Tobi festgestellt bei dem Animationsfilm von Horton, dass du halt beides mal Whoville hast in dem Sinne. Max, was machst du da? Ich hatte geguckt, weil ich den Namen Ron Howard gar nicht bei Produzent gesehen habe, aber er steht hier. Bei Produzent? Ja. Also. Das kannst du bitte rausschneiden. Ist doch egal, kann auch drin bleiben, vollkommen egal. Ja, weil Max hat hier immer unsere ganzen Daten aufgeschrieben, der ist hier so ein bisschen der Schriftführer, hätte ich fast gesagt, deswegen weiß er aber so einzelne Aspekte von Sachen immer Bescheid. Ich hätte gedacht, der Film wäre viel älter, ist aber erst von 2000. Ja. Ich weiß nicht, möchte noch jemand was Positives über den Film sagen? Ja, dann machst du erst. Ich kann höchstens noch sagen, dass ich den Film nicht ganz so schlimm fand, wie womit ich gerechnet habe, wie schlimm er ist. Okay. Also stellenweise finde ich, ging er, aber dann hat Jim Carrey immer wieder übertrieben und teilweise den Grinch gespielt, als wäre er von einem Dämon besessen. Was mir aufgefallen ist, Christine Baranski, die hier eine relativ mittelwichtige Rolle spielt, so ein bisschen als Love Interest vom Grinch, ja. Die auch gedacht hat, was soll das jetzt? Da muss ich ganz ehrlich sagen, je älter sie wird, desto besser sieht sie aus. Also in dem Film sieht sie nur noch nuttig aus. Das kann man so irgendwie sagen. Da stellt sie sich am Anfang an so eine Maschine und dann sieht wirklich aus, als würde sie irgendwie einen riesigen Penis haben, mit der sie so eine Lichterkette an ihr Haus wichst. Und das ist also, dieser Film ist durchzogen von dummen Zoten. Du sagtest gerade so schön, der Grinch wäre besessen worden von einem Dämon. Ja. Es ist, also Jim Carrey spielt die Rolle 10-mal krasser, als es nötig gewesen wäre. Also dieses Gummiface, wo er immer auch so benannt wurde, also dieses Gummigesicht. 95% der Einstellungen mit ihm sind Großaufnahmen auf sein Gesicht. Ne? Der ganze Film ist nur beängstigend und überdreht. Ich fand die Besetzung von Jim Carrey gut als den Grinch, weil ich finde die Jim Carrey-Filme, also die ich bis jetzt gesehen habe, alle super. Ja. Ich bin, man kann schon sagen, so ein Fanboy von Jim Carrey. Ich liebe die Filme. Ich liebe auch dieses Überdrehte mit seinem Gesicht, was er kann. Halt dieses, ist auch mal wirklich so, diesen Schritt geht auch mal wirklich zu übertreiben mit der Rolle. Ich fand das sehr gut. Ja. Wenn, ich sag mal so, du hattest bei Die Maske, wo er das auch gemacht hat, hattest du ja den direkten Vergleich zu den Comics. Wir beide hatten Die Maske, glaube ich, vor etlicher Zeit, vor ein paar Jahren oder sowas, haben wir den mal gemeinsam geguckt. Ein paar Jahren? Ich habe den letztes Jahr geschenkt und vorher mit den gesehen. Das ist aber schon länger als ein Jahr her, dass wir den geguckt haben gemeinsam. Sind Sie sicher? Ja, definitiv. Ich habe den auch schon länger bei mir stehen. Definitiv. Also wir kennen uns auch schon so ewig. Mein Gott, ist auch egal, dass wir keine Tage zählen. So, und meine Leute im Knast machen das ja auch, die schreiben auch jeden Tag auf ihren Leidensweg. Ja. Mir geht's wieder anders. Ich zähle jeden Tag, auf den ich mich freuen kann, dass ich dich wiedersehen kann. So, das war Nerd, auf Wiedersehen. Nein. Du hattest ja natürlich bei Die Maske den Vergleich zu den originalen Comics. Und der Unterschied ist natürlich relativ groß, weil die den Film nicht auf den Comics basieren wollten, weil die Comics extrem blutig sind und brutal. So, da ist man also den Weg gegangen und hat gesagt, so, wir gehen hin zu den alten Tex Avery Cartoons und lassen den Film Die Maske eher auf diesen Tex Avery Cartoons basieren. Ich hätte diese Comicfilme gerne gesehen. Wir haben, glaube ich, in der gleichen Nacht, als wir den Film gesehen haben, auch nachts noch einen Tex Avery Cartoon gesehen auf Cartoon Network. Ja. Also original. Also das lief nachts, glaube ich, irgendwie. Oder irgendwo auf Boomerang oder ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben nachts noch ferngesehen und lief, glaube ich, tatsächlich irgendwie noch ein alter Tex Avery Cartoon. Ja, doch, lief. Ja, ja, das war der mit dem Wolf und genau. Ne? Und da hat man also da war es auch noch sinnvoll hinzugehen, okay, wir gehen einen anderen Weg für die Verfilmung. Einfach damit wir eine andere Art von Comic-Gewalt in diesem Film haben, die wir auch als Familienfilm in Anführungszeichen verkaufen können. Das war hier nicht nötig. Dort ist, wie ich ja am Anfang schon gesagt hatte, definitiv eine Vorlage, an der du dich auch hättest hangeln können. Und auch da hätte man hingehen können und sagen können, wir nehmen die Dynamik aus den Bugs Bunny Cartoons. Weil Chuck Jones war ja auch Regisseur für Bugs Bunny Cartoons. Ne? Was hat man stattdessen gemacht? Man hat, ich glaube, wirklich ein Stück weit die Maske mit reingenommen, dann Jim Carreys Riddler aus Batman und hat das alles so ein bisschen in einen Topf gegossen, hat das ordentlich durchgerührt und dann einfach Jim Carrey einfach machen lassen. Und so habe ich das Gefühl, ich habe wirklich das Gefühl, dass viel davon, also die ganze Körperbewegung und diese ganzen Fratzen und Posen, dass viel davon auch einfach improvisiert war, richtig. Ja. Und dass es also nicht wirklich einem ganzen Konzept geschuldet war. Ich habe das während des Films schon gesagt, ich habe mich schon lange nicht mehr so nach dem Filmende gesehen, weil es wurde immer schlimmer. Und dann kam noch was, und dann kam noch was, und dann flog noch was runter. Es war nur noch Slapstick, es waren nur noch blöde Sprüche, es war nur noch eine Zote nach der nächsten, und dann flog einer quer durchs Dorf und landete dann mit dem Gesicht in den Busen von der einen, wo ich dann auch gedacht habe, mein Gott, ey. Ihr macht einen Kinderfilm. Das, ja, eben. Ne, und dann so eine Zoten zu lassen. Und also ich hatte den Film wirklich nie gesehen, dass der Film nicht so bombengut sein soll, wusste ich. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Aber ich hatte ihn vor heute Abend auch nie gesehen. Geht schon wieder los. Bist du dein Handy kommt wieder im Hintergrund. Das ist aus! Mach mein Handy jetzt aus! Es ist aus! Ist es nicht? Das brummt ja noch! Jedes Mal, wenn du hier bist, oder wenn wir bei dir sind oder dein Handy irgendwie brummt. So. Also ich finde den Film also wirklich ganz, ganz schlimm. Er ist albern. Er hört einfach nicht auf. Ich werde heute Nacht nicht schlafen können aufgrund dieser riesigen Fratzen. Allein dieser riesige Affe mit den Schellen, ey. Geh mir weg, ey. Aber ich habe auch was Positives über den Film. Er ist zu Ende. Nein, das meinte ich nicht. Ich meine, die sind auch diese Beziehung zwischen so ein bisschen zwischen dem Grinch und diesen Bewohner aus Whowell fand ich gut, weil anfangs waren die noch sehr im Grinch und dann später nicht mehr so. Was, also, dann sind die nicht mehr so hart im Grinch gewesen. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Das liegt aber einfach auch irgendwie an dieser anderen Ausrichtung, die der Film hat im Gegensatz zu der zum Original Cartoon oder irgendwie sowas. Ja. Im Original Cartoon hattest du wirklich einen Grinch, der einfach nur, er hasst Weihnachten und wir erklären nicht warum. So, und dann, ne, deal with it. Er hasst Weihnachten und jetzt geht's er los und klaut denen das Weihnachtsfest. Und dann hat man für den Film zwanghaft eine Erklärung gesucht. und hat also praktisch die erste Hälfte genommen und erzählt. Und erst nachdem diese erste Hälfte erzählt wurde, er kriegt diesen Preis kriegen und dann verhöhen sie ihn nochmal, er rastet komplett aus. Dann gibt's diese Eskalation in dem Dorf und so weiter und so fort. Und erst dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo auch dieser Cartoon anfängt. Also man hat also wirklich noch eine ganze Vorgeschichte versucht zu erzählen, die meiner Meinung nach gar nicht nötig gewesen ist. Und was ich auch finde ist, man hat so eine aufgesetzte Antikapitalismus-Botschaft da reingebracht, wo ich gedacht habe, okay, von der Idee her nicht schlecht. Aber dann so dieses Weihnachten ist nicht nur für Geschenke und es ist für Zusammensein und meine Familie und wo ich dann gedacht habe, ja, das spart euch doch den ganzen Film. Weil dieser Film ist doch selber Kapitalismus. So. Aber die Message hatte man auch so im Original, so ungefähr. Bloß ja, aber es war nicht so mit dem Holzhammer. So, ne? So, das kostet jetzt wirklich mal eine Kiste, Tobias. Ich hab dir gesagt, bevor das Ding angefangen hat zu klingeln, mach es aus! Mach es aus! Es ist aus! Es ist nicht aus! Mach es aus! Mir ist noch ein guter Punkt eingefallen. Ja, also ich hab mein Punkt ist jetzt weg durch das Handy, Dingsi da. Der Hund war niedlich. Ich fand den Hund, weiß nicht, auch, wie der dann wieder in seine Bude reinkam, im Zimmer kam dann Partymusik und dann kommt er in sein Zimmer rein und der Hund ist da am Rumhüpfen. Und ich dachte so, bitte sterbt alle eines qualvollen Todes. Boah. Ich fand ihn niedlich. Ich fand den Film furchtbar, ich fand den Film schlimm. Ja. Er hatte zwei, drei gute Gags, wo man auch wirklich gesagt hat, okay, da kann man drüber lachen. Aber ich fand den Film insgesamt einfach überzogen, total over the top. Das ganze Set-Design war komplett übertrieben und oh, ja, knallbunt und Telefone sahen aus, als wären sie aus Penis. Ja, das eine rosafarbene sah ein bisschen aus wie ein Penis, also das tatsächlich. Bitte. Und diese Schnute von diesem Hus ist so hässlich. Ja, die haben das war auch so ein Aspekt, der mir dann im Vorfeld schon bekannt war. Christine Baranski hat im Vorfeld gesagt, daran erinnere ich mich tatsächlich, an dieses Making-of von diesem Film. Christine Baranski hat damals gesagt, sie sei die Einzige, die so gut wie kein Make-up bekommen hat, weil ihre Nase sowieso schon nach oben geht. Ne? Alle anderen haben die Nase nach oben gekriegt und die Mundpartie noch so ein bisschen weiter nach unten und so. Und da hat man wirklich so gedacht, so, warum? Und man hätte die Menschen auch einfach so lassen können. Das wäre auch okay gewesen. Aber es ist so off-putting. Das ist so unfassbar. Das reißt einen so komplett aus dieser Welt raus. Ja, wie gesagt, bis auf diese kleinen einzelnen Bilder, also viele Einstellungen, haben wir festgestellt, waren aus dem Original übernommen. Aber das Allermeiste. Und dann am Ende war es dann sogar so. Also man muss sich das so vorstellen. Der Grinch baut einen Schlitten, reist nach Hubel, klaut denen das ganze Zeug. Packt's oben auf den Berg, damit es da irgendwie versauert. Dann stellt er fest, oh, es fällt gleich runter, rettet das Zeug, bringt es wieder runter nach Hubel. Wo dann alle sagen, oh ja, Weihnachten ist gerettet, bla bla. Fünf Sekunden später Einstellung, der ganze Scheiß ist wieder in der Höhle vom Grinch. Das war aber nicht alles. Ja, aber trotzdem. Das war wahrscheinlich irgendwelche Weihnachtsdekorationen, die von unten nach oben geschleppt und haben. Und Essen. Aber er hatte ja auch und das Düsseldorf. Essen. Er hatte ja auch das Essen geklaut. Düsseldorf. Wegen Essen. Ich hasse dich. Und dann, ich weiß nicht, nicht Brainiac. Und ich weiß nicht, wer. Ich hasse euch so sehr, alle beide, ey. Ich fand's gut. Einmal mit Profis, ey. Beides grün. Einmal mit Profis. Das war jetzt auch. Ja. Schon wieder Essen. Wir machen auf jeden Fall unsere After Grinch Party und dann gucken wir Horton Hurt ein Who. Vielleicht ist der ja besser. Bitte nicht. Bitte doch. Wir gucken jetzt Horton Hurt ein Who und hören uns dann. Da stehen wir doch auf dem Grinch, wir beiden. Wenn du dich jetzt wehrst. Ich guck den Film. Ja, ne? Dann reden wir danach sonst über was ganz anderes, mein Freund. Und über was? Ja. Es gehört auch manchmal dazu, dass man Sachen konsumiert, die man nicht mag. Ich habe auch schon Comics gelesen, die scheiße waren. Für den Podcast. Wir haben beispielsweise neulich mal Batman Odyssey gelesen. Das war auch kein angenehmes Comic. Und auch das gehört manchmal dazu. Das war qualvoll. So, jetzt habe ich Tobi genug ausgescholten. Wir gucken weiter. Horteinheit, Of Ice Age bring you the world of Dr. Seuss as you've never seen it before. Hello? I don't exactly know how to tell you this, but you're living on a speck. Seriously, who is this? Is this Bert from accounting? Horton the Elephant. There are people on this speck. Absurd. They have a mayor who has 96 daughters and one son named Jojo, who all share a bathroom. Whatever that is. The mayor of Whoville. Dr. LaRue, if our world were, say, a tiny speck, how would we know? Well, we'd have inexplicable tremors, dramatic changes in the weather, and if we didn't achieve stability, our world is headed for disaster. Oh, we're doomed. This year... I want that clover destroyed. I will devour clover. Then I regurgitate it. Then I'm gonna devour it second time. So two times devoured. All right, fat boy, you want some of that? What? Keep watching the skies. I just know he's gonna jump out somewhere. Hello. Yes, mate. This is where we get off. Cool line. Usually I can't think of those things till later. So, Jojo, what's the word? Sweetheart, you need to go to bed. Daddy's having a breakdown. 20th Century Fox presents... Even though you can't hear or see them at all... A person's a person, no matter how small. That's my code, my motto. Ooh. It's just a straight plummet to certain death. Horton. Don't worry, citizens of Whoville! I'm light as a feather. Discover a New World 2008. Wir haben zum vierten Mal jetzt am heutigen Abend Whoville besucht. Langsam hängt es einem auch so ein bisschen zum Hu raus. Ja. Ne? Ich sag euch das, ey. Aber wir haben den Marathon, glaube ich, ganz gut geschafft. Wir haben geguckt, Horton hört einen Hu. Mit Christoph Maria Herbst. Richtig. Im Original gesprochen von Jim Carrey und Steve Carell. Im Deutschen gesprochen von Christoph Maria Herbst und wer noch? War sonst noch ein Prominenter dabei? In Deutschland Anke Engelke als das Känguru. Und in den amerikanischen waren auch noch so Leute dabei wie Jonah Hill und Seth Rogen, Selena Gomez. Selena Gomez in kleine Rolle. Ja. Willst du nochmal die Story zusammenfassen von Horton? Eigentlich haben wir das ja schon mehr oder weniger gemacht, ne? Mit dem Originalfilm. Ja. Gut. Das Ganze ist jetzt also tatsächlich die Neuverfilmung aus welchem Jahr nochmal? 2008. Super, Max ist der absolute Kenner. Weiß ich nicht, wer möchte anfangen, irgendwas über den Film zu sagen? Du hast den ganzen Film darüber... Du hast dich gerade so heftig beschwert auch, Tobi, ne? Ja. Ich will den Film gar nicht gucken. Ich habe gar nicht so eine große Lust überhaupt. Das war das Erste, was du, als du gesehen hast, dass wir den Film heute gucken würden, was du gesagt hast. Den Film willst du nicht sehen. Warum hast du das gesagt? Ja, also ich habe den das erste Mal mit meiner Klasse geguckt damals und ja... Dann die ganze Zeit Pausen und dann mal Montag, mal nächste Woche Montag, dann mal Mittwoch. Das durcheinander hat man auch keinen Spaß an dem Film gehabt. Und die habe ich auch eine schlechte Erinnerung an den Film gehabt. Nur irgendwie war ich, glaube ich, die Person von uns dreien, die den Film am meisten abgefeiert hat, ey. Aber wirklich? Ey, das ist in Grund und Boden habe ich diesen Film gefeiert. Ich meine, er hatte seine Schwächen zwischendurch. Mm. Sowohl die dann da in Whoville waren, fand ich nicht so lustig, aber sobald Horton am Start war, war das zum Totlachen. Ja. Das ist genau mein Humor, genau wie Pooh bei Kung Fu Panda, einfach nur trottelig und mit so richtig dummen Witzen. Also der Film, der hat mir echt Spaß gemacht. Ich fand den Film gut. Und ich kann auch sagen, warum ich ihn gut fand. Das wäre ein Film, den hätte man noch als Eltern mit seinen Kindern gucken können. Hätte sogar noch ich drüber lachen können, hätte ich Kinder. Und keiner wüsste, ob ich Mutter oder Vater bin. Fick dich. Ich fand ihn gut gemacht. Er kam sehr, sehr gut auf meinem Fernseher rüber. Auch richtig gut. Obwohl es die DVD war, ja. Nicht mal die Blu-ray. Ja, schon gesagt. Also der Film sah als DVD auf dem riesigen Fernseher auf jeden Fall gut aus. Max! Aber nicht alle Witze haben so richtig gezündet. Ja, weiß ich, aber ich wollte eine ganz andere Frage stellen. Ja. Du hast den Film zum ersten Mal gesehen. Also, mir hat er gut gefallen. Was ich besonders gut fand an dem Film war, dass der Zeichenstil von Dr. Seuss so sehr gut umgesetzt wurde in diese Computeranimation. Und sonst ist das eine 1er-Adaption, würde ich sagen. Mhm. Und auch viele Elemente so aus dem Original-Zeichentrickfilm wurden halt übernommen. Dann kannst du praktisch daneben legen. Ja. Ne, teilweise Einstellungen, auch dieser große Blick auf dieses Kleeblattfeld da mit diesem Pusteblumen, hätte ich jetzt fast gesagt. Das fast 1:1 da drin. Dann auch der Auftritt dieses Geiers, der dann später kommt. Jetzt sind da ja natürlich auch viele neue Charaktere drin. Also mit diesen 5 bis 6 Charakteren, die im Film, im Original-Cartoon drin sind, kommen die da nicht hin. Sondern die führen unter anderem noch diese Maus Morten ein, die also Hortens bester Freund ist. Obwohl man ja immer so sagt, ja, eigentlich haben doch Elefanten Angst vor Mäusen. Das ist so ein Klischee, was gar nicht stimmt. Da gibt es so eine Gruppe von Kindertieren oder sowas, die Horten so ein bisschen als Betreuungsperson halt betreut. Ja, anders. Ich konnte es jetzt einfach nicht anders sagen. Die sind neu dazugekommen. Und also nicht ein einziges Tier, also vielleicht am ehesten noch dieses lilafarbene Känguru, aber nicht ein einziges Tier ist irgendwie realistisch. Vielleicht die Affen. Und der Elefant. Ja. Und die Maus. Oh. Der Geier. Oh. Nee, aber so, sonst sind da eigentlich so relativ fantasievolle Tiere dabei, oder? Ja, da sind hin und wieder mal so Fantasietiere zwischen einer, der irgendwie mit seinem Rüssel wie so ein Staubsauger ist, aufsaugt. Ja. Und es war kein Ameisenbär, oder? Nee, einfach nur so ein Fantasietier. Das sah aus wie eine Ameisenente. Ja, genau. So ein bisschen wie bei Yellow Submarine, ne? Oh. Den hatten wir auch mal gemeinsam gesehen, ne? Da war aber auch eine realistische Giraffe bei. Richtig, nein. Da war keine realistische Giraffe. Die hatte so lange Ohren und alles. Also das war alles andere als realistisch. Ja. Aber es ist an reale Tiere angelegt. Jetzt greif nicht in die Chipsdose, da gibt's Ärger. Nein, ich wollte... Wir haben gerade Pizza bestellt. Ich hab mich nur ein bisschen aufgesetzt, ja, weil ich so auf meinen Arm lege. Oder es gab da einen so einen Kuhjunge, der so aussieht wie der eine von Barnyard. Ja, ich habe Banyard nie gesehen. Ich auch nicht. Ein Charakter, der natürlich ein bisschen nach vorne gestochen hat, war Katie. Katie war auch in dieser Gruppe von kleinen Kindern, Tieren mit dabei. Wer möchte als erstes was über Katie sagen? Weil ich weiß ich nicht. Ich finde die so super süß. Ja. Jedes Mal, wenn dein Bild war, war die total lustig. Ja, aber nichts gemacht, einfach nur. Hat die irgendwas Creepiges gemacht. Also ja. die waren total so zombie-mäßig oder dann flogen da irgendwie Käfer rum. Dann hat sie dann mit so einer Froschzunge, das war eigentlich eher ein Säugetier. Aber auf einmal hatte so eine Froschzunge, dann war sie so wie so ein Zombie und so weiter und so fort. Dann fand die aber irgendwie so ein bisschen auf LSD. Ja, natürlich. Und dann stand sie einfach dann, die stand mit 4 Füßen auf der Erde und hatte dann auf einmal so einen 5. Fuß, der nach vorne ging, wo sie dann diese Blume drin gehalten hat. Und als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, ich dachte so, what the fuck? Was ist mit Katie falsch? Und wenn du dir das Bonusmaterial auf der DVD anguckst, da gehen die auch ganz explizit auf Katie ein und warum die Figur eingeführt haben und die haben auch gesagt, wir wollten einfach nur Spaß haben. Es gibt dann eine geschnittene Szene auch, wo du dann siehst so ein kleines Dorf mit so kleinen, ja ich sag mal so Insekten, so kleine roten Insekten, Viechern und die leben in so einer Stadt wie Schlümpfe, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähnlich wie Schlümpfe. Und dann kommt Katie rein und fängt an, die zu fressen. Also wirklich so Godzilla-artig, so und fängt an, die zu fressen. Und dann blendet das Ganze so in die Realität über und sie frisst einfach nur irgendwelche Beeren von irgendeinem Busch. Also das haben sie mit rausgenommen, weil sie dann gedacht haben, nee, das ist nicht wirklich kindertauglich. Wo ich auch gedacht hätte, boah, ich hätte das so gefeiert, wenn die Szene auch noch da drin gewesen wäre. Ich habe den Film jetzt, glaube ich, mittlerweile zum, ich weiß nicht, 3. oder 4. Mal gesehen. Finde es eine sehr, sehr nahe Umsetzung zum Original-Cartoon auch von Chuck Jones. Teilweise sind ja auch ganze Sprechsequenzen vom Erzähler fast 1:1 da drin. Du sagtest das ja gerade so, nicht jeder Gag hat gezündet, ne? Nee. Ist manchmal auch ein bisschen überdreht und albern, da hast du auch wohl recht. Es gibt da irgendwie relativ am Anfang so eine total krass bunte Anime-Sequenz, wo man sich auch so fragt, was macht die da drin? Das habe ich ein bisschen an, hier, wie heißt das? Kill Bill erinnert. Oder mitten im Film aber eine komplett andere Sequenz drin war. Ja, aber bei Kill Bill war es ein Stilmittel und es gibt eine South Park-Folge, die ähnlich funktioniert wie diese Anime-Sequenz tatsächlich. Vielleicht kommt das da Dr. Seuss im Zweiten Weltkrieg Karikaturen von den Japanern gezeichnet hat. Es wäre sehr meta, wenn das darauf basiert. Und der, der Geier, der hatte auch so ein bisschen so diese Vampirstimme von. Ja, und er hieß ja irgendwie auch Vlad oder so. Vlad, irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob er nicht. Vladivaf oder irgendwie sowas. Ich kriege den Namen gerade nicht drauf. Vladislav vielleicht sogar, keine Ahnung. Aber Vlad ist die Abkürzung für Wladimir oder Vladislav? Gesundheit. Okay. Genau, der hat eben so diesem osteuropäischen Akzent gesprochen. Vielleicht eine Anspielung auf Boris Karloff oder Bela Lugosi, wer weiß das. Vor allem, was dann auch in dem Fall interessant ist, weil Boris Karloff ja im Grinch den Grinch gesprochen hat. Wow! Grinch. Ja, der Film hieß halt Der Grinch und er hat in dem Film Der Grinch den Grinch gesprochen. So, haben wir den Film jetzt durchgesprochen. Möchte noch irgendwer etwas über diesen Horten hört einen Hufilm gucken? Vielleicht sollte man nochmal über den Bürgermeister reden. Ja? Möchtest du? Wir haben die Hus noch gar nicht besprochen. Ja, eben. Wir haben kein Wort über die Hus gesagt. Tobi macht ein gequältes Gesicht. Und Jojo. Das wird der vierte Film, wo die Hus drin auftauchen. Irgendwann kommt die ihm auch echt zum Huch raus, ey. Voll die. Tatsächlich ist in diesem Film eigentlich die, weiß ich nicht, beste Umsetzung dieser Hus drin. Also wirklich, du siehst Hustadt, Huheim, oder es war mal Werstadt, mal Werheim, dann wer Huwil. Also es wechselt auch von Huwil, ich will. SES will. Ich bin. Mach mal so müde. Ja, auch das. Lass Miranda, denn sie will ja. So. Das war also die beste Umsetzung dieser Hus, tatsächlich auch die, weiß ich nicht, detaillierteste. Also du siehst wirklich diese Gesellschaft, die also wirklich komplett anders ist als die Gesellschaft im Dschungel. Im Original-Cartoon war das alles sehr reduziert, vielleicht ein paar Figuren, ansonsten nur dieser Huvien. In diesem Film war es der Bürgermeister. Du wolltest irgendwas sagen. Ja, der Bürgermeister hat die Rolle von diesem Wissenschaftler in dem Cartoon. Und auch, was mir aufgefallen ist, der hatte einen Sohn namens Jojo. Das war im Cartoon war es auch nur ein so ein Kind, das mit einem Jojo gespielt hat. Das wird halt hier zu seinem Sohn gemacht. Da hast du quasi auch noch so eine kleine Nebenhandlung, dass der Sohn praktisch die Nachfolge des Bürgermeisters antreten soll, es aber eigentlich gar nicht will und am Ende. Und ich finde, was der Film ganz gut macht, da wo der Grinch, also die Jim Carrey-Verfilmung, das Ganze einfach nur unnötig aufbläst, einfach nur zu sagen, so, wir müssen es irgendwie schaffen, das auf 90 Minuten zu bekommen, versucht das Drehbuchteam bei Horton, das also sinnvoll auch mit Motiven zu füllen, auch zu sagen, so Horton hat eine Vorgeschichte, der wird halt eben schon, bevor er dieses Staubkorn findet, schon ein bisschen so für den Dorftrottel gehalten. Und alle lächeln ihn so ein bisschen oder belächeln ihn so ein bisschen. Mhm. Das gleiche gilt dann ja irgendwann auch für den Bürgermeister, der auch von dem Stadtrat nicht wirklich ernst genommen wird. Ja. Und da auch so ein bisschen, ja, an einer kurzen Leine gehalten wird. Eigentlich hat der Stadtrat mehr zu sagen als der Bürgermeister. Und auch da muss er sich beweisen. Das, was ich im ersten Teil ja schon, also im Cartoon schon gesagt habe, wo dass die Situation im Prinzip gespiegelt wird. Also sowohl der Wissenschaftler musste ja sein Volk davon überzeugen, dass da oben was ist, und auch Horton musste den Rest des Dschungels halt überzeugen. Genauso wird eben auch die Situation in dieser Neuverfilmung sehr gut gespiegelt. Weiß ich nicht, über das Set-Design, sage ich jetzt mal, so diese ganzen verrückten Straßen und sowas, das ist noch wesentlich ausgebauter. Diese ganzen verrückten Maschinen, die man in den Cartoons von Chuck Jones so angedeutet gesehen hat, im Grinch schon so ein bisschen dargestellt wurden, das ist natürlich mit Computeranimation, wie es hier in dem Film ist, wesentlich besser möglich. Und das sieht einfach total verrückt aus, wie die auf diesen Gefährten rumfahren. Und das sind ja teilweise Musikinstrumente. Im Bonusmaterial auf der DVD sind also tatsächlich auch diese Musikinstrumente Gefährten, also diese Autos, wo mehrere Hus drauf sitzen, die man im Grinch-Cartoon sieht. Die siehst du in dem Bonusmaterial auf der Horten-DVD komplett ausformuliert. Und das finde ich extrem cool. Also, dass da auch wirklich hingegangen wurde, da wurde auch wirklich geguckt wurde, was gibt es an Material vom Dr. Seuss in animiert, was gibt es da schon und wo können wir uns dran orientieren, und da wurden dann die ersten Animationstests dann auch gemacht, und das findet sich dann natürlich auch im fertigen Film wieder. Ja. Ne? Ich würde mir wünschen, dass öfter mal solche Dr. Seuss-Filme, der Lorax wäre jetzt vielleicht für diesen Podcast noch angesagt gewesen, aber den haben wir uns einfach jetzt gespart, weil das wäre dann zu viel gewesen. Wir sind heute Nachmittag irgendwann angefangen, jetzt ist es nach 9. So langsam haben wir auch keine Lust mehr. Ja, gut, wenn sonst jetzt niemand mehr was zu Horten hört, ein Hu einfällt, würde ich dann auch ins Outro gehen. Oder möchte noch irgendwer irgendwas sagen, was in den letzten 3-4 Aufnahmen unter den Tisch gefallen ist? Nein. Nein. Tobi schüttelt mit dem Kopf, Max weiß auch nichts mehr. Dann gehen wir jetzt ins Outro. So, wir sind jetzt im Outro. Das ging schnell. Das ging schnell, ne? Das geht bei uns immer sehr schnell. Von jetzt auf gleich im Outro. Ja, das war der letzte Nerd-Nerd-Nerd-Podcast. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das ist tatsächlich so. Weil wir wissen nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht. Das ist momentan alles ein bisschen in der Schwebe. Ihr kriegt im Januar noch eine Sendung und ihr kriegt noch im Februar eine Sendung, aber wie es im März aussieht mit Nerd-Nerd-Nerd, wissen wir noch nicht. Woran das liegt, sag ich euch nicht. Ist halt so. Neues Material gibt es dann wirklich wahrscheinlich erst im März, aber wie gesagt, es gibt noch zwei Sendungen, die wir offen haben. Ansonsten möchte ich nochmal hinweisen darauf hinweisen, dass ihr zu Folge 19 euch noch das Bonus-Material runterladen könnt auf dem Blog. Das findet ihr auf nerdnerdnerd.blogsport.eu. Aber da gibt es noch einen Bonusbeitrag, den könnt ihr euch dort runterladen, nur mal so als Hinweis. Und es wird auch die nächsten zwei Monate natürlich eine Folge von der Sendung mit dem Nerd geben. Das wird weiterhin produziert werden. Ich weiß nicht, wer das mit Herz der Würfel, wie sicher ist das da? Nicht so sicher nur mit Nicht so ne? sicher. Nicht so sicher. Aber versucht da noch eine Runde zu organisieren, aber. Also wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt, wo die Folge erschienen ist, wissen wir, dass vielleicht sogar schon noch die stattgefunden hat oder nicht. Momentan zum Zeitpunkt der Aufnahme steht das noch in der Schwebe. Tobi und ich hört ihr aber im nächsten Jahr nochmal wieder. Definitiv. Definitiv, da haben wir schon drüber gesprochen. Von Max müssen wir uns an dieser Stelle verabschieden, zumindest was neue Folgen angeht. Ne? Ja. Da kommt jetzt nämlich noch ein bisschen Musik von Go to 80. Da haben wir uns schön drauf gefreut. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, hurra. Dann kommt gutes neue Jahr, ne? Kommt gutes neue Jahr, schönes Jahr, neues und erfolgreiches, schönes Jahr 2015. Und wir hören uns dann wieder irgendwann im März. Ja. Ja. Auf Wiedersehen. Ciao. Wir sehen uns. Willst du Pizza bestellen? Oh, noch gleich, noch nicht. Okay, jetzt mal gucken, was es gibt. Das ist mit der Doppeldecker-Pizza, ne? Mhm. Ich hätte zu lange nicht mehr bestellt, will mal wieder da bestellen. Kleine Beilage. Brauche eine große Beilage. Antipasti. Wenn man zuerst Pasta isst und dann nach Antipasta, hat man dann wieder Hunger. Ja, hat man wieder Hunger. Wo stehst du mit Doppeldecker? Bei Doppeldecker. Ich schicke Doppeldecker. Ist das die richtige Pizzeria auch? Aber. Gyros Doppeldecker. Döner Doppeldecker. Das deckst du dir gerade aus. Hollywood Doppeldecker. Na guck mal, von 43 bis, 5, bis 49. Okay. Gyros Doppeldecker. Du kannst übrigens jede Pizza als Doppeldecker haben. Ist das da. So? Oh. Ja. Wo steht das? Da habe ich mich gefragt, wo steht das? Und ich nehme mir den Zettel weg. Ja? Unsere Pizzen können Sie auch als Doppeldecker bekommen. Normale Pizza plus 1 Euro, große Pizza plus 1,50 Euro. Gibt's da diese Pizza mit Brokkoli und Dönerfleisch? Wie heißt die hier? Weiß ich nicht, vielleicht. Döner Brokkoli. Ja, aber das ist hier diese Hollywood-Doppellecker, die gibt's ja schon. Tomaten, Käse, Brokkoli, frische Paprika, Zwiebeln, Gyros, Soße Hollandaise. Den glaube ich schon mal, ne? Die ist extrem Pornos, die möchte ich. 49. So. Das nehme ich. Ja, ich bestelle eine Pizza. Willst du anrufen? Kannst du telefonieren? Ja, kann ich. Was? Ja, kann ich, sagte ich. Das hättest du nicht machen dürfen. Warum nicht? Ich glaube, ich nehme was Einfaches. Eine einfache Pizza. Die gibt es auch als Doppeldecker, die einfache Pizza, ne? Das ist eine Doppeldecker-Pizza. Ich kenne das gar nicht. Das kommt einfach das, was da oben drauf ist, nochmal, ne, was da unten drunter ist, nochmal oben drauf. Also wie so eine, du musst dir das vorstellen, wie so eine flache Calzone. Ah. Nur viel geiler. Das ist total pornös und da ist nochmal Käse drauf. Kannst aber dann auch ohne Käse bestellen. Ich mag zwar nicht so viel Käse, ne? Mm. Was immer du gegen Käse hast. So. Das ist, was ist also quasi den Belag bloß doppelt. Nein. Da ist einfach nur so ein Deckel drauf. Nein, so mit mehr Inhalt. Auch mit mehr Inhalt. Hab's doch gesagt. Hm. Das ist einfach nur lecker. Und wenn du es nicht schaffst, hast du heute Nacht noch was. Oder Steffen. Oder so. Das ist nur in der aus dem Grund lustig, weil es genau war, dass Steffen sich dann immer wieder. Dann guckst du rein und er hängt mit seiner Pizza. Wenn der wisst. Vor allem, du hast mir angespuckt, danke. Vor allem. Er hält's besser bei dir. Ja. Vor allem, weil, weißt du noch, wie ich da neulich sonntags morgens, als wir den Abend vorher Pizza gebacken haben, dann so lauernd vorm Backofen stand und so, ach guck mal, da ist ja noch Pizza und du, ja, du kannst mich auch einfach fragen, ob du die Hälfte von dem Stück noch haben darfst. Ich glaube dann nämlich einfach die. Normale Salami als Doppeldecker. Die Nummer 3. Du bist ja ein ganz wilder. Ja. Er ist ein wildes Ding. Oh! Deine Augen machen Pizza, Pizza. Und alles ist vergessen. Deine Augen machen Pizza, Pizza. Und alles ist vergessen. Warum machst du sowas Einfaches wie Salami? Du isst immer Salami-Pizza. Oder Thunfischpizza. Ich habe dich noch nie Thunfischpizza essen sehen. Und in meiner Gegenwart hast du bisher immer nur Salami-Pizza gegessen. Hatte ich nicht einmal bei, Glaube ich, nehme eine Pizza Jumbo. Gyros, Krautsalat, Zwiebeln, Soße Hollandaise. Ne, ich möchte Brokkoli. Ich nehme keine Jumbo. Jumbo-Schreiner-Pizza. Ich sagte gerade, ich nehme eine Pizza. Ich weiß nicht, was du nimmst, Pimmel. Weil ich gerade darüber überlegt habe, ob ich das nicht vielleicht auch möchte, weil Krautsalat und sowas, da ist ja so ein Döner drin, da möchte ich ja nicht. Ich möchte nicht so eine Pizza, wo so ein Döner dran ist. Ich glaube, das ist der einzige Comic-Podcast, wo die Pizza nicht einfach nur irgendwann ankommt, sondern wo die Bestellung aufgenommen wird. Da wir wahrscheinlich im Podcast nicht mehr mitkriegen werden, dass sie ankommt. Bei den Comic-Cookies kommt andauernd die Pizza an, während die reden. Oh, cool. Danke. Ja, das war es zum ersten Mal, dass ich du hier... Du bist entweder Salami oder Thunfisch, ne? Das sagte Max. Ja, dann nimm doch einfach eine Salami- und Thunfisch-Pizza. Das ist eine Pizza mit Salami und Thunfisch. Nee, das passt nicht zusammen. Surf and Turf. Hast du gerade gesagt, dass Salami und Thunfisch nicht zusammenpasst, Max? Ja. Jede Person, die jetzt gerade hört und die Calzone mag, würde ich jetzt schlagen wollen. Aber ernsthaft? sodass gerade ein Aufschrei durch die Podcast-Szene gegangen, als du gesagt hast, als du gesagt hast, Salami und Thunfisch passt nicht zueinander. Das ist echt schon fast bitter. Say you love me again. Das wird auch aufgenommen. Ach, fuck, wir nehmen ja auf. Ja, aber das muss ich rausschneiden, weil GEMA. Ich habe auch nicht für Hörer verlieren. Du, ich habe schon eine ganz andere Sache im Podcast gesungen. Ja, aber nicht so schief. Oh, doch. Nur. Bei ihm möchte ich eine kleine Pizza plus einen Döner. Soll ich die Schnauze halten? Ja. Dann tut er doch. Fang doch mal in deinem Leben damit an, auch mal die Schnauze zu halten. Dann müsste ich ja vorher was aufhören, das kann ich ja nicht. Ich müsste erstmal aufhören zu reden. Wie teuer ist ein Döner Dürüm? 3,50. Langweilig. Du könntest zwei essen. Zum Preis von einer riesigen Pizza. Hier ist ja eine Pizza plus ein Döner. Warum nimmst du nicht einen Döner gefüllt mit der Pizza? Was? Eigentlich sollte man mal anfangen, lustige Sachen in Döners zu füllen. Es gibt einen Schoko-Gyros. Was? Ja, das ist halt in einen Crepe eingewickelt. Von so einem, so ähnlich wie ein Dönerspieß aus, nur mit verschiedenen Schokoladensorten. Ja. Da wird es halt runtergehobelt. Aber ist das dann geschmolzen? Nein. Halt richtig dünn, so wie Schokoplättchen. Ja. Richtig, richtig dünn. Und so große Schokoplättchen dann halt, richtig dünn. Und dann sind da halt verschiedene Soßen drin. Und es ist halt so lecker und in einem Crepe drin. Das ist der Milka-Döner oder was? Der ja, Lind-Döner. Und dann gab es ein Bild, Schoko-Döner da. Und dann drüber war dann dieses fette Kippe McDonalds. Er sagt so, ich weiß nicht, wo du bist, aber ich werde dich finden oder essen. Ich liebe das Bild voll. Oh Gott, das fette Kind bei Mc's. Max, was machst du im Internet? Was? Alter. Mal irgendeine Pizza mit Schwanzkäse. Wirf nicht ein Glas aus mit Stein. Fötuskäse. Jetzt habe ich Max gerade einen Spruch reingedrückt, ist er beleidigt. Ich habe eigentlich gekontert. Ich bin Max, ich habe einen kleinen Penis. Was soll ich bestellen jetzt? Was kann ich dafür, wenn du mir nicht zuhörst? Was kann ich dafür, wenn du... Schneid das Ende weg und nimmst du rein. Was hast du denn jetzt? Was kann ich dafür? Das ist schon in Ordnung. Was kann ich denn dafür? Ich habe gesagt, ich habe... Ja, das kannst du so zurechtschreiben. Alter, wenn du das machst... Nein, sowas kommt da nicht. Dann mache ich nie wieder deinen Podcast. Ja, ich wollte es gerade sagen. Max, bald ist Januar, das ist sowieso vorbei. Jetzt bestellen wir die Pizza, damit wir hier mal weitermachen können gleich. Wir müssen nur einen Beitrag aufnehmen, dann ist der Abend ja auch vorbei. Nein. Ach, geil. Erotik-Salat. Der Erotik-Salat, was alles drin ist. Sherry-Tomaten. Wer jetzt schmecken, sag ich aus dem Maul. So schnell war ich nicht. Oder Thunfisch. Oder Rollmops. Und Feta-Käse. Hier ein Kind. Mann, das ist eklig. Ja. Muscheln. Krabben. Wie so Krebs. Komm mal auf. Anti-Spasti. Möchtest du jetzt anrufen? Ja, ich guck gerade, ob ich noch einen Salat dazu nehme. Nein. Noch einen Salat? Ich guck mal, ich Pizza, einen Döner und Salat. Nein, ich nehme ja nur eine große Pizza. Und einen Döner. Nur eine große Pizza. Und einen Döner. Klingt gut. Und einen Döner. Eine große Gyros-Pizza, eine kleine Gyros-Pizza kostet 5,50 €. Eine große Pizza kostet 5,50 €. 6,50 €. Sag, wieso bist du eigentlich immer der Längste, der dauert? Weil ich den Längsten habe, ich bin nicht so. Du hattest dich schon vorher entschieden, als Erster, und jetzt entscheidest du dich nochmal. Du hast doch gesagt, Mann, ich muss das, ich bin der Erste, der was darf. Ja, das hab ich gerade gesagt. Gyros, Salami, Paprika, Zwiebeln und Soße Hollandaise. Das klingt nach meinem Frühstück. Nach meinem auch. Ich nehme jetzt den Döner Dürüm. Maximilian, was willst du jetzt haben? Den Döner Dürüm. Einfach nur ein Döner Dürüm. Ja, ohne Kraut und Tomaten. Der hat gerade eine halbe Tüte Pommes gegessen, hätte ich was gesagt, Chips gesagt, gegessen. Während des Films noch. Bei mir war es, glaube ich, die 49. Mit einem kleinen oder einem großen? Oh, das ist schon wieder eine Auswahlmöglichkeit. Bestell mir eine mittleren. Wie teuer ist der große? 5. Ja, dann hol ich den großen. Brauchst du richtig, großen. Richtig einen rein heute, ey. Das ja. Gönnst du dir mal so richtig? Hat die ein Mittagessen heute? Nee. Ja. Beziehungsweise ich hab mir Sandwich-Toast zum Frühstück genommen. Du bist dann, ein Schobi. Selbst dann würde ich eine Pizza essen heute Abend. Ich möchte aber einen Döner. Lass mich doch. Ich will aber einen Döner. Kritisier mich nicht. Ich will Schnauze halten. Ich will meine Pizza bestellen. Fresse da jetzt. Ich will aber einen Döner. Es geht um mein Essen. Da bin ich zickig. Hallo, ich würde einmal gerne bestellen. Zaunkönig Weg 1. Zaunkönig Weg 1. Zaunkönig Weg. Haben Sie die Adresse jetzt? ich bekomme eine große Hollywood-Doppeldecker. Dann einen großen Döner Peter. Doch, ja. Und ohne Kraut und Tomaten. Ohne Kraut und Tomaten. Und eine große Hollywood-Doppeldecker ohne Brokkoli. Und dafür mit Feta-Käse. Ja, keine Ahnung, das ist halt ein Hauenhorst. Zaunkönig Weg 1. Zaun. Weg 1. Er sagt nur, dass das ein Vogel ist. Ja, okay. Tschüss. Was für ein Hegel. Jetzt auch Lautsprecher gemacht, ey. Das wäre viel lustiger gewesen, wenn du einfach den angeblökt hast. Ey, ich bin ausgerastet. Und dann ist so Zaunkönig. Was? Zaunkönig? Schaumkönig? Hättest du das mal auf Lautsprecher gemacht?